Dialog 2. Hallo Eva, hier ist Carlos. Du, ich kann unsere Verabredung um 6 nicht einhalten. Was ist denn los? Ich muss in der Firma noch etwas erledigen. Das dauert ungefähr eine Stunde. Also dann um 19 Uhr? Nein, lieber um 19:30.